Rebel. Josen. Tschö. Rebel steppt in die Booth und rappt deine Spur. Aber ganz ehrlich, von einer Spur keine Spur. Ich bin so krank as fuck, ignorant as fuck, ignorant as fuck. Yeah, ich bin der eine, dieser eine, der dich misshandelt. Dieser eine und nicht der andere. Jetzt weißt du, was ich mein. Lange war ich unten, angesichts der Hunde vom Rampenlicht verschwunden. Sie sagen, wo hast du dich denn rumgetrieben? Ich sag, es war eine schwierige Zeit. Ich bin von Juicy Fruit auf Airwaves umgestiegen. Es klingt zwar untertrieben, doch war ein wichtiger Schritt. Doch scheiß mal darauf, gib dir den Shit. Ihr solltet pogen, wenn ich rap. Josen, die Hits bangt. Logisch, nach diesem Flows bin ich Big Champ. In meiner Gegend werden Drogen gespritzt, denn am Blechen ziehen es Outside. Logan von X-Men, Sohn eines Inzestproduktes. Ich schau dich an und habe nur einen Mongolen im Blickfeld. Was wär das für ne Welt ohne den Big Mac, ohne das Red Bull und ohne die Knickknacks? Komm in den Pott und wir fucken dich ab. Und was nicht passt, das für passen geklatscht. Check. Komm in den Pott und wir fucken dich ab. Und was nicht passt, das für passen geklatscht.